Facebook. Invisible. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Invisible. He isn't there. Invisible. He wasn't there. Invisible. Is he there? The invisible. Well, try and find him. I'm trying to locate him for you. Invisible. If they don't know where he is. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Who is this terrifying phantom commando? I'm trying to locate him for you. Is he there? Invisible. There's an enemy spy at large, an invisible man. Is he there? He isn't there. The invisible. Invisible. An invisible man. An invisible man. I'm trying to locate it for you. Who is this terrifying phantom commando? Ich bin im Zug. Ich habe die letzten Schatten, die mich verfolgten, hinter mir gelassen. Ich habe sie vor ein paar hundert Kilometern zurückgelassen. Nach einem schnellen Durchgang zwischen den Gestellen eines Supermarkts mit zwei Ausgängen und einigen plötzlich in Richtung Vorort genommenen Bussen. Auch im Vorort gibt es Züge, die anhalten und ein paar leicht zu vermeidende Kameras. Ich habe niemanden hinter mir und die Papiere, die nicht auf meinen Namen laufen, sind in Sicherheit, zuunterst in meiner Brieftasche. Die Haare geschnitten, eine Brille, ein paar Kleider, die nicht so sehr ins Auge stechen, und schon bin ich für die anderen nicht mehr ich. Bevor ich diesen Zug nahm, habe ich eine dieser Taschen geholt, die man am besten niemals bei sich zu Hause hat. Ich habe, was man braucht, und ich weiß, dass mit all den Finessen, die ich gebrauche, mich nur ein Unglücksschlag in eine gefährliche Kontrolle laufen lassen könnte. Ich kenne meine Route, obwohl ich wahrscheinlich Straßen ablaufen muss, die ich nie zuvor gesehen habe und Lokalitäten besuchen muss, in denen ich noch niemals zuvor war. Die Route ist eine Methode, die Fahrplänenkarten betrachten, die Bahnhöfe und Zugänge auswählen, die bisher unbekannte Auskundschaften. Die Reise von jemandem auf der Flucht ist keine Pause von der alltäglichen Monotonie. Du kommst an einem Ort an und deine Aufmerksamkeit versucht, ein unmittelbares Verständnis des Raums, in dem du dich bewegen wirst, zu erlangen. Du suchst jene Elemente, die dich an einen bestimmten Ort geführt haben, die Umstände, die deine Anforderungen am besten befriedigen. Du versuchst, die möglichen Gefahren darin zu erkennen und die Charakteristiken, die dir nützlich sein könnten. Die Route ist ein Fotoalbum, in welches du dir die Überwachungspunkte klebst, die unterirdischen Durchgänge und die Einbahnstraßen, die freundschaftlichen Häuser und die diskreten Bars, die Hotels, in denen man keine Papiere nicht verlangt und die Wälder, in denen man ohne bemerkt zu werden kampieren kann. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, hier, hier, hier, jetzt. Unbekannt, unter tausend Unbekannten, und es ist mir sehr klar, was ich mir vorgenommen habe. Ein falscher Schritt, ein Wort zu viel, ein dubioser Blick oder eine dubiose Geste, die zu viel Aufmerksamkeit auf mich zieht, das sind die Fehler, vor denen ich mich bewahren muss, wenn ich mich nicht in Gefahr begeben will. Das Wichtige ist jetzt, dass ich mich bewege, entschieden, aber locker, wie ein Fisch im Wasser. Siehe da, meine Kontaktperson wartet auf mich, pünktlich unter der Tür des Platzes. Sie beginnt zu gehen, indem sie ca. 15 Meter vor mir auf die andere Straßenseite geht. Ich folge ihm und fühle, wie andere Augen mich fixieren. Freunde, Komplizen. Gut, eine Reise wie jene, die uns erwartet, ist charmanter, zumindest was mich betrifft, wenn man sie in Gesellschaft. He isn't there. Is he there? The invisible. If they don't know where he is... I'm trying to locate him for you. Would you like to leave him? Would you like to leave it? They were out to get him. They were out to get him. Wie kam man an jenem Abend in der Stadt an, wo der lokale Fußballclub um seine unwahrscheinliche Rettung vor dem Abstieg spielte? In den Bars waren die Leute äußerst pessimistisch und konsumierten das gewöhnliche Ritual von Beleidigungen, Ausrufen und Getränken vor dem großen Bildschirm, dessen Bildauflösung nicht mal erlaubte, dem Ball zu folgen. Elman Fee war bereits angekommen, er wartete auf uns und seine Anwesenheit drang durch das Lachen, das unseren Abend begleitete. Elman Fee ist ein Gefühl, das Gestalt annimmt, das zu Fleisch und Knochen wird, eine Art sich zu bewegen, unter Leute zu gehen, zu lächeln und einen Blick zu erwidern, der das Gesicht fokussiert und Nerven und Muskeln verwandelt. Seine Anwesenheit zu spüren heißt, ihn niemals zu vergessen. Elman Fee setzte sich neben uns in den unbeschwerten Festen, den wir uns im Großstadtstummel des Dschungels, in dem wir uns bewegen, beherbergt wurden, hingaben. Und er brachte uns dazu einmal mehr durch die Stimme der Erinnerung den Ausnahmecharakter von gewissen Momenten, die wir gemeinsam durchlebten, zu kosten. In sich trägt Elman Fee die einzigartige Dimension eines Individuums, das sich rennend von seinem Zuhause entfernt, von einer Überzeugung im Herzen, denn auch wenn er alles aufs Spiel gesetzt hat und vielleicht sogar viel verloren hat, dann nur aufgrund einer umwälzenden Veränderung, die seine eigenen Umstände übersteigt. Das ist der Sinn des Zurückkommens auf etwas, das man begonnen hat. Die Rückkehr auf einen Boden, der sich in der Erinnerung zu etwas Idealem gehalten wird, was uns dazu anstoßen kann, ihn anderswo auszusuchen, Situationen und Leuten, die man nie zuvor angetroffen hat. Deshalb entpuppt sich Elman Fee dem Unbekannten durch einen Türspalten durch. Im Garten voller Farben, im markanten Geruch von Volksküchen, von Männern, Frauen und Kindern, die eine Zukunft zwischen den Maschen einer Existenz sehen, welche alle Freiheiten und Hoffnungen Deshalb läuft Elman Fee in den Wäldern und zwischen Felsen, um ins Herz der Unterdrückung zu gelangen und dort seinen Dolch in die Tiefen zu stoßen. Wir wissen es, man kann es in unseren Augen lesen und unsere Gedanken stoßen uns dorthin, wo die halben Worte und die Neugierde unserer Abendgesellschaft nicht hingelangen, wo die Freiheit sich mit der von Elman Fee verflechtet. Diese Nacht haben wir unsere Schlafsäcke auf die Ecke der Matratze geschmissen. Mit den ersten Morgenstrahlen verließen wir zum x-ten Mal eine Oase der vergänglichen und geselligen Ruhe, um uns in den Knoten unserer tausend Wege und Ideen zu zerstreuen. Sicher, dass wir uns auf die ein oder andere Art niemals trennen. Who is this terrifying Phantom Commando? Neue Freundschaften zu entwickeln, ohne sein Spiel auffliegen zu lassen, ist nicht einfach. Da ist das Verhalten und die Notwendigkeit zu kommunizieren sind, die entscheiden. Es ist nicht einfach, in der Klandestinität zu leben. Die Art zu sprechen, das eigenartige Verhalten und die unvermeidbaren Lügen lassen dich langfristig so mysteriös erscheinen, dass nicht immer auf positive Art interpretiert wird. Jeder hat einen besten Freund, dem er blind vertraut, und es ist genauso, wie alle alles erfahren. Reserviert zu sein ist eine immer seltenere Tugend. Meiner Ansicht nach ist die sicherste Methode, die in permanenter Bewegung zu bleiben und dem Feind keine Chance zu geben, dich zu lokalisieren. Is he there? Well, try and find him. Die erste Sache, um die er sich kümmern muss, ist, sich eine neue Identität zu geben. Das beschränkt sich nicht darauf, einen neuen Namen zu erfinden, mit welchem man sich vorstellt, um ein soziales Leben zu haben, ohne bei all jenen Verdacht zu erregen, denen man auf seinem Weg begegnet, muss man sich eine umfassende Existenz So kann man eine Vergangenheit schildern, einen gültigen und detaillierten Grund haben, der seine Anwesenheit an diesem Ort erklärt, die Zeiten und die Rhythmen respektieren, die man eigentlich haben sollte, und einen Anschein pflegen, der überzeugt. Es handelt sich um eine regelrechte Arbeit, deren gutes Gedächtnis Zeit und Energie verlangt, und ich präzisiere sogleich, dass es nicht einfach ist, sich in diese Rolle einzufühlen. Es ist nicht einfach, sich daran zu gewöhnen, zu antworten, wenn jemand dich bei einem neuen Vornamen nennt, und von sich zu reden über sein eigenes Leben und von seinen Interessen. Noch weniger, wenn man, wie ich, die Angewohnheit hat, das nur mit Gefährten zu tun, für die vielleicht fälschlicherweise viele verschiedene Dinge eine Selbstverständlichkeit sind. Wenn man es zur Leidenschaft hat, das Existierende zu untergraben, indem man offen gegen die Autorität und die Ungerechtigkeit kämpft, dann ist es traurig, sich lediglich als ein Sammler von Träumen auszugeben. Einmal die Zweifel und den Argwohn hinsichtlich den Absichten deines Gesprächspartners überwunden, erzählst du schließlich deine Geschichte, indem du das Wahre und das Falsche vermischt, indem du die wirklichen Erinnerungen mit jenen neu gestaltest, die du dir ausdenkst, indem du im Hinterkopf behältst, dass du dich an alles erinnern können musst und dass dies stimmig mit deiner neuen Persönlichkeit bleiben muss. Deine Situation zwingt dich dazu, ohne Unterbruch jedes Wort und jeden Kommentar abzulesen. Spontane Reaktionen angesichts von bestimmten Ereignissen oder Informationen zu verbergen. Kurz, du musst stets eine manchmal, um ehrlich zu sein, sogar ziemlich oft ist es mir passiert, dass ich mich auf Diskussionen eingelassen habe, die mich völlig aufzehrten aufgrund der Konzentration, die ich aufbringen musste. Denn in jeder Diskussion, in die du dich hineinbegibst, lässt du einen Teil von dir durchscheinen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie du mit den anderen in Beziehung trittst. Seine Rolle zu spielen, ohne sich demaskieren zu lassen und gleichzeitig die Beziehung zu gestalten, kann ermüdend und sehr schwierig werden. Besonders wenn man interessante Menschen kreuzt, mit denen sich die Beziehung mit der Zeit vertieft. Es ist klar, dass man oft ein stechendes Unbehagen empfindet, wenn man sich bewusst wird, dass man seinen Gesprächspartner betrügt und dass sie uns niemals kennenlernen wird, so wie wir wirklich sind. Außerdem, sagen wir es so deutlich, ist da immer eine gewisse Besorgnis um die Menschen in deinem Umfeld. Du weißt, dass sogar eine einfache Einladung eines Freundes zum Abendessen in ernsthafte Gefahr bringen kann. Geht es prinzipiell um die äußere Darstellung. Man muss mit der Masse verschmelzen, nicht mehr und nicht weniger. Es vermeiden, sich zu ungewöhnlichen Zeiten zu bewegen, nicht an suspekten Orten verkehren, zumindest nicht regelmäßig. Ein Aufwand an Aufmerksamkeit, wie ich es zuvor erwähnt habe, eine Wachsamkeit, die konstant sein muss, denn man muss gerade auf die Aufmerksamkeit setzen, um der erschöpfenden Paranoia zu entkommen. Paranoia. Den paralysierenden Zweifeln oder einem generalisierten Stress. Man kann nichts außer dieser Wachsamkeit trauen, um sich erlauben zu können, das Gefühl zu haben, dass alles gut geht, dass die Situation unter Kontrolle ist. Eine tagtägliche Aufmerksamkeit gegenüber seiner eigenen Sicherheit, das bedeutet, sich zu vergewissern, frei zu bleiben. Libertà! In der Klangstimität kann dir sogar eine banale Szene verdächtig erscheinen und je mehr du die Leute auf eine misstrauische Art oder mit zu viel Hartnäckigkeit beobachtest, desto mehr lenkst du ihren Blick auf dich. Where that paranoia sets in. Plötzlich denkst du, dass alle dich anschauen oder dass ein Typ dabei ist, dir zu folgen. Dann überlässt du dich der Panik, welche immer schwierig zu bezwingen ist. Den Geist und die Nerven zu beruhigen, die Sinne schärfen und die Aufmerksamkeit zu verdoppeln, sind die einzigen Hilfsmittel, um diese irreführenden Gefühle zu überwinden, die man lernen muss, gut zu kennen. Auf jeden Fall, abgesehen von diesen Momenten, ist es immer passend, die Augen zu öffnen für das, was um uns herum passiert. Zu lernen, sehr schnell das Gesicht oder die speziellen Zeichen von jenen zu erfassen, die uns umgeben. Ein fotografisches Gedächtnis zu entwickeln, das uns erlaubt, sie in einem Augenblick wiederzuerkennen und folglich sich den neuen Kopf, der in einen vertrauten Kontext eindringt, einzuprägen. Derjenige, der inkognito bleibt, nimmt die Realität anders wahr, sieht Details und fokussiert sich auf Zeichen, die jenen entgehen, die nicht auf derselben Wellenlänge sind. Einmal, als ich auf einem großen Platz einer großen Stadt ankam, habe ich sofort zwei Zivilpolizisten ausgemacht, die sehr diskret, fast versteckt unter Arkaden, einen Passanten nach seinen Papieren fragten. Der Platz wimmelte von Menschen und ich habe bemerkt, dass niemand von der Szene Notiz nahm, nicht einmal jene, die direkt an ihnen vorbeigingen. Ich war die einzige Person, für die es sich tatsächlich um eine Kontrolle handelte. Und die gesehen hatte, dass diese beiden dort zwei Bullen waren. Paranoia. They were out to get him. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Crossing the finish line, Every time the media start their awfully inaccurate coverage of the Jackson campaign, the dehumanizing of Jews and blacks in New York was particularly painful. I am reminded of the day the Kenyan ran and won the New York Marathon. I'm no sports follower, and Jean, my spouse equivalent, and I were about to run ourselves. But because the 19-inch screen Mitsubishi color TV is a central thing in our tiny New York apartment, kind of like an altar, we had a habit of turning it on to verify that there was nothing worth watching before we made any major move. We did so as usual on Sunday morning. Well, we know what's on Sunday morning. But what we saw and heard the day was spellbinding, like watching a real-life illustration of invisibility. For the last several miles of the race, the Kenyan was in the lead by half a mile. Or so it seemed on the screen via one camera, which showed the Kenyan running alone, and via another camera, someplace else entirely, which showed a gaggle of white male runners up. Yet a flock of white male commentators endlessly speculated on the probability of his losing. They considered it from every angle, and still it made no sense. Did they imagine he would drop dead from blackness, just as he was about to cross the finish line, and these white male reporters were forced to acknowledge that clearly he would be the winner? The camera left him. We never saw him cross the finish line, although our eyes were riveted to the screen waiting for them to come back to it. Okay, we told each other they made a mistake. They're upset because black man has won the New York Marathon for the first time. But we were not down in Plains, Georgia, somewhere talking to members of Jimmy Carter's church. They'll catch themselves soon enough. They'll show a playback or slow motion or something. We watched in disbelief as the white man narrated the second and third place finish of white male runners-up, then the finish much later of the white female winner. Does that mean winning is all in the eyes of the beholder of the camera? Does that mean winning is all in the eyes of the beholder of the camera? I don't know. Caput FM. You're listening to Caput FM. isn't there. He isn't there. Survival, evasion, resistance, and escape. Gate. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. By being an invisible diplomat. An invisible man. Sie trugen eine schwarze Fahne, Halbmast, auf die Hoffnung und die Melancholie, um in ihrem Leben weiterzugeben, Messer, um das Brot der Freundschaft zu schneiden und rostige Waffen, um nicht zu vergessen. Leo Ferré, Les Anarchistes. Ich hatte die Gelegenheit, innerhalb relativ kurzer Zeiträume mit bestimmten Formen der Verbannung zu experimentieren. Flucht, Gefängnis, Exil. Auch wenn diese Situationen allesamt von der Repression aufgezwungen worden sind, sind sie doch sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen. Ich spreche hier von ihnen als ein Freiheitsversuch. Ich werde mehr auf einige Reflexionen, die diese Umstände hervorriefen, eingehen, als auf die praktischen Aspekte. Ich werde mich also eher auf eine innere Dimension beziehen und daraus einige allgemeine Betrachtungen hervorzubringen. Diese Art vorzugehen entspricht mir am besten. Von all den verschiedenen Begebenheiten, die ich erlebte, tendiere ich aufgrund meines Charakters tatsächlich am meisten dazu, mich an Ideen zu erinnern, die sich mir durch diese Begebenheiten eröffneten und an das, was ich die emotionalen Schattierungen nenne. Ich werde die Form der Erzählung, der ausgereifteren Argumentation und flüchtigen Notizen verwenden. Manchmal werde ich Worte von anderen zitieren, jedoch nur, weil diese Worte zu bestimmten Gelegenheiten, von denen ich erzählen werde, eine entscheidende Bedeutung hatten. Nur ein entferntes Echo in der Erfahrung des Lesers kann diese Notizen von einer einfachen literarischen Übung unterscheiden. Die extremste Erfahrung, die ich gemacht habe, war nicht verbunden mit dem Verlust der Freiheit oder mit Angst. Der Dichter Moretti schrieb in einem Kriegsgedicht, dass er sich eines Tages wie eine fügsame Faser des Universums fühlte. Mir geschah etwas Ähnliches. Der Dichter hat diesen Ausdruck allerdings verwendet, um eine Art Verbundenheit mit dem Universum zu beschreiben, während es sich für mich mehr um eine verwirrende Erschütterung handelte. Ich erinnere mich, dass diese Worte mir plötzlich besonders geeignet erschienen. Gewisse Verbindungen des Geistes mit dem pochenden Herzen scheinen die Gedanken in ein fremdes Universum namens Intuition hinauszutreiben. Aus Stolz bevorzugte ich fügsam, ihn empfindlich abzuändern und versuchte mich selber davon zu überzeugen, dass dies das wirkliche, vom Dichter verwendete Wort war. Aber ich fühlte mich nicht nur empfindlich, ich fühlte mich tatsächlich fügsam. Wieso? Ich hatte mich in einem Wald verirrt und als ich versuchte, meinen Weg wiederzufinden, stürzte ich in eine Schlucht. Glücklicherweise hatte der Rucksack, den ich anhatte, mich davor bewahrt, mir den Rücken zu brechen. Aufgrund der Schmerzen bin ich trotzdem für eine Nacht und einen Tag in einem trockenen Bachbett stecken geblieben. Sehr schnell war ich ohne Wasser und Nahrung, nachdem ich mehrere Tage lang versucht hatte, hinaufzuklettern, um einen Weg zu finden und mich zu orientieren. Und nach einem Tag im Regen habe ich am vierten Tag neben Hunger und Erschöpfung angefangen, ein seltsames inneres Schwindelgefühl zu verspüren. Für einen kurzen Augenblick haben die verschiedenen Facetten meines Charakters angefangen zu diskutieren und durcheinander zu geraten, als ob es sich um verschiedene Personen handelte. Diese Zwiegespräche waren so heftig, dass jedes Mal, wenn ich zu mir kam, nachdem ich mich mit den Beinen an einen Stamm klammernd, um nicht zu fallen, eingedöst war, ich mich nicht mehr erinnerte, ob ich tatsächlich jemanden getroffen oder nur geträumt hatte. Unter diesen verschiedenen Stimmen kehrten zwei besonders oft wieder. Diejenige des Pessimisten und diejenige des Optimisten. Die erste kämpfte verbittert gegen die unbeholfene Unschuld der zweiten, mit Argumenten, die ich nie mehr vergessen werde. Die Auseinandersetzung betraf vor allem die Beziehung zwischen der Natur und dem Menschen. Der Optimist deutete die Gestalt des Waldes, bestimmte Äste, bestimmte Durchgänge zwischen den Gebüschen, als würde es sich um Zeichen handeln, Hinweise eines möglichen Weges, und sein Herz freute sich. Der Pessimist machte sich über ihn lustig und beruhigte den Anthropomorphismus im Bewusstsein, dass ein Wald keine Zeichen an niemanden gibt. Er ist ganz einfach. Aber der Optimist ließ sich davon nicht abbringen und entwarf kleine, übernatürliche Gestalten als Weggefährten. Es geschah beim Abrutschen eines Fußes, als ich mich auf einem Felsen befand, der über einen Abgrund von mehreren hundert Metern hinausragte, dass ich mich als eine fügsame Phase des Universums fühlte. Ich verstand mit einem Mal, dass die Freiheit oft nur eine Frage der Balance ist. So viele Begehren, Projekte, Diskurse über die Kraft des Individuums, das eigene Leben zu verändern. Ein paar Zentimeter weiter mit meinem Fuß und alles wäre vorbei. Um es pathetisch zu sagen, bedauerte ich es, nie an die Welt meiner Mitmenschen über ihre zerbrechlichen Grenzen geschrieben zu haben, Grenzen, auf denen ich mich zögernd fortbewegte. Ich war zu dem durchdringenden Bewusstsein gelangt, dass das Wort ein Heilmittel ist, im doppelten Sinne, so wie es die Griechen verstanden haben, Arznei und Gift zugleich, das uns auf Abstand zu diesem radikalen Anderssein, welches die Natur ist, hält. Im Gegensatz zu einem bestimmten Bild, das von primitivistischen Magazinen dargestellt wird, ist die wilde Natur ein furchteinflößender Ort, weil sie stumm ist. Es ist der Ort des totalen Einklanges und gleichzeitig der vollkommensten Einsamkeit. Die extreme Einsamkeit ist ebenso ein Heilmittel, da sie, wenn man es genau betrachtet, auch ein Verhältnis ist, an dem die anderen durch ihre Abwesenheit teilhaben. Als ich ausgestreckt auf den Steinen des trockenen Bachbetts lag, fing ich an zu überlegen, was die Gefährten, die ich kenne unter diesen Umständen hätten sagen können. Und ich musste herzlich lachen. Meine Gefährten. Das Wort als Heilmittel, einen der stärksten Zusammenhänge mit der Theorie, erfuhr ich, als ich, weil ich keine andere Wahl hatte, ein Feuer mit einem Buch über Hegel anzündete. Es ist schwierig, mein Zögern beim Herausreißen der Seiten oder meine Gedanken am Feuer zu beschreiben oder das neue Licht, unter welchem mir die hegelische Dialektik für eine so ungewöhnliche Verwendung verfremdet erschien. Ich habe schließlich verstanden, dass es kein Zufall war, als Heraklit der dunkle, in den Flammen den zarten Ausdruck des Entstehens der Wirklichkeit sah. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht, hat Kafka irgendwo gesagt. Ich habe mir geschworen, mich immer wieder daran zu erinnern, was ich auf diesem Felsen erlebt habe. Jedes Mal, wenn ich mit einer sicheren Stimme über Kämpfe und radikale Erscheinungen sprechen werde. Das Leben mit all seinen notwendigen Illusionen hat mich oft von dem Bewusstsein meiner Fügsamkeit gegenüber der Welt ferngehalten. Wenn ein derartiges Bewusstsein tatsächlich immer aufgekommen wäre, hätte ich nicht handeln können. Was zerstören und was erschaffen, wenn man nicht weiß, ob man beim nächsten Schritt noch da sein wird. Dasselbe, als ich im Gefängnis oder im Exil war. Ich hatte mir geschworen, nach meiner Rückkehr eine Menge Dinge zu tun. Natürlich war das nicht so. Das Leben absorbiert dich und lässt dich die schlimmen Dinge vergessen. Trotzdem war ich mir darüber klar, dass dieses Gefühl der Belanglosigkeit aller Dinge meinen Geist durchdrungen hatte wie ein Ton, der im Geheimen jede meiner festgelegten Überzeugungen begleitet. Wenn ich auf diesen kleinen Felsenteufel etwas häufiger hören würde, würde ich viel weniger reden. Auf den vegetationsfreien Felsen, dort, wo die Adler ihre Nester bauen, habe ich ausgekostet, wie viele Kräfte die Möglichkeit eines Suizids anregen können. Der Gedanke, dass du dieser Welt jederzeit Lebewohl sagen kannst, macht das Leben wundervoll. Los, wage es, es kann dich ohnehin niemand zum Leben zwingen. Mit der unaufhörlichen Stimme eines jener Dämonen können wir allen Feinden entgegentreten, weil an der scharfen Spitze dieses Bewusstseins jede Erpressung zusammenbricht. Am Rande eines verführerischen Abgrundes, in der absoluten Tiefe, in der sich die Fantasie verliert und wo nichts anderes zählt als das, was wichtig ist, dort habe ich die uneingeschränkte Liebe kennengelernt. Letztlich aus Gründen, welche die Vernunft ignoriert, hatte der Optimist gewonnen. Ich habe die unbezwingbarste Euphorie verspürt, als mir eines Nachts im Regen eine Art kosmische Stimme, mein persönlicher Mephisto, einen Pakt vorschlug. Wenn du deinen Ideen entsagst, rette ich dich aus diesem Wald. Die Euphorie, sagte ich, habe ich empfunden, als ich das Angebot ablehnte. Rhetorisch bis ins Delirium könnte man denken. Wie dem auch sei, sogar unsere Halluzinationen offenbaren, wer wir sind. Es mag seltsam scheinen, aber für mich ist die Klandestinität zum größten Teil in dieser Erfahrung enthalten. Der Rest ist eine Reihe von Details. Man erinnert sich wirklich nur an das, was einen tief getroffen hat. In gewissen primitiven Gesellschaften existiert eine Bestrafung, die ihre Mitglieder als die schlimmste erachten. Es handelt sich weder um körperliche Folter noch um Gefängnis oder Verbannung. Angesichts besonders schwerer und verwerflicher Vergehen reagiert die Gemeinschaft, indem sie deren Urheber so behandelt, als ob er nicht existieren würde. Sie schauen ihn nicht an, sie sprechen nicht mehr mit ihm, noch über ihn. Die Bewohner lassen ihn einfach für eine kürzere oder längere Zeit unsichtbar werden. Es scheint eine unerträgliche Strafe zu sein. Unsere Individualität bildet und verfeinert sich in einem fortlaufenden Spiel von Kommunikation und gegenseitiger Erkennung. Man wird füreinander unsichtbar, wenn man umgekehrt den Preis für die eigene Präsenz bezahlt, wenn man lästig und gesichtslos geworden ist durch eine Vermassung, die uns daran hindert, unsere Verbindungen zu bestimmen und wahrhaftig zu diskutieren, ohne Vermittlung. Wie können wir für die Herrschaft und ihre Scherben unsichtbar bleiben? Wie können wir uns schließlich jeglicher Identifikation widersetzen und gleichzeitig sozial sichtbar bleiben? Das ist, so scheint es mir, die Frage aller Gefährten in Klandestinität. Ich denke, dass man von einem Zustand einer ausgedehnten Wanderschaft ausgeht, man auch so von unseren umherziehenden Gefährten sprechen kann, so dass sie weniger weit entfernt sind. How did I know he wasn't there? He wasn't there. Is he there? He isn't there. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Who is this terrifying phantom commando? Hando. There's an enemy spy at large, an invisible man. Who is this terrifying phantom commando? I'm trying to locate him for you. Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible. Invisible. Invisible. Visible. Invisibility is not absence, never absence. It's rather like just like this. I started writing a scene because I believed in the power of telling secrets. I believe that so much of our lives were closed up and hidden, the sweet things and the scary things and the small beautiful things and the ways we learn to survive. I believed in fundamental social change. I wanted to live in a world without rape, and to create that world we had to change everything, the whole basis of our society. I wanted to live in a world where we were humans and not just consumers, where our voices mattered, where we learned together instead of just arguing. I wrote a zine because I felt like the public face of feminism had been watered down, and I wanted to change that. I believed in the quote, "What would happen if one woman told the truth about her life? The whole world would explode." I wanted the world to explode. I wanted our truth to be told. I wrote a zine because I felt alone. I rode the bus and I watched people and they looked like they felt alone too. And I thought, what if I handed them a small packet of secrets? Would it open them up a little? Would they tell someone a secret too? It seemed like there were rules about what was acceptable to talk about. And I wanted to be accepted, but I felt so limited. I wanted to know about people's childhoods and their families. I wanted to hear people's coming out stories, the complexities of them. I wanted to know what people felt passionate about but didn't talk about. I wanted to hear small stories that would give people courage and strength. I wanted to remember. I wanted to remember each day to notice something that made me feel. I wanted to remember. I wanted funny stories and hurt stories, so these are the things I told. Mature adult, do not attend. FM. Invisible. Invisible, visible, visible, visible, visible, visible, visible, visible, visible, visible, visible. Invisible, visible, visible, invisible, visible, invisible, visible, visible, visible, invisible, visible, visible, visible, invisible, invisible. Invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, invisible, Das Unterdecken Graz ist nicht klein zu kriegen. Der Angriff auf Autos der Hauptverantwortlichen in Steiermark zeigt, dass die unsummige Propaganda und Security ausgegeben wurden, es nicht schaffen, den Widerstand gegen das größte Umstrukturierungsprojekt der Stadt zu brechen. Verlieren wir ein paar Worte, um die gegenwärtige Situation zu analysieren. Nichts ist vorbei, so titelte ein Bekennungsschreiben, das im Internet kursiert. Wenige Tage, nachdem mehrere Autos auf dem Gelände des Hauptquartiers der Energie Steiermark in der Elisabethstraße zerstört wurden. Die Autoscheiben zweier Fahrzeuge gingen kaputt. Zwei Autos brannten ab. Die Aktion hat etwas mehr Aufsehen von Seiten der Presse erhalten als gewohnt, doch die Bekennung bringt sie in den Kontext von etlichen anderen Angriffen gegen die Energie Steiermark und andere, die vom Urkraftwerk und seinen E-Projekten profitieren. Die Folgen der Projekte sind für jede Person in Graz spürbar. Mit dem letzten Angriff sind auch der Unmut und die Feindschaft dagegen für alle in dieser Stadt eindeutig sichtbar. Vielleicht hatten sich schon einige mit dem Gedanken abgefunden, dass der Kampf gegen das Murkraftwerk mit dessen offizieller Eröffnung Anfang Oktober als gescheitert betrachtet werden müsste. Doch was die jüngste Aktion darlegt, ist, dass der Versuch, seinen Bau zu verhindern und Bestehendes zu verteidigen, nur ein Teil einer viel größeren dahinterliegenden Analyse sein kann. Und sie konfrontiert uns mit der Tatsache, dass sich nicht alle zurücklehnen im Angesicht der andauernden Veränderung der Stadt zugunsten der Reichen. Im Licht der brennenden Autos der Energie Steiermark erkennen wir deutlich, dass die Werkzeuge der Macht nicht unantastbar sind. An den Reaktionen der Verantwortlichen erkennen wir, dass sie sich zumindest der Öffentlichkeit gegenüber nur allzu sicher gefühlt hatten. Und nun sind sie offenkundig nicht mehr länger in der Lage, ihre Angreifbarkeit zu verbergen. Wie gehen wir mit dieser neu gewonnenen Offenheit in diesem Spiel um? Gibt es Leute in Graz, die sich ihrer eigenen Handlungsfähigkeit wieder bewusst werden? Gehen wir nur mit anderen Blick durch die Straße, sodass unsere Leiter spezifische Konzepte, das ist ein ganzes Set, das ist ein Moment. Just mixing everything that we can think of.